Taschen bitte an der Kasse lassen, die bleiben bei uns. Die blaue, beziehungsweise da haben sie eine Papiertüte eingegeben. Ach so. Da war es die Papiertüte, aber nicht die gelbe, die verkaufen wir nicht. Und die blaue, was? Blaue kostet 1 Euro, mit der Family Card 50 Cent. In der normalen Kasse einfach, wenn sie sagen, haben sie eine Family Card? Dann geben sie einfach 1 Euro direkt an die Kasse und dann nehmen sie eine blaue. Und Papiertüte haben sie mit eingegeben. Mal mit dazu schon. Ja. Das ist dann die Papiertüte.